Man mag es ja kaum glauben, aber es ist so. Jahrzehnte nach der Entstehung kommt erst jetzt ein Stück eines der wichtigsten deutschsprachigen Dramatiker auf die Bühne. Niemand. Tragödie in 7 Bildern von Ödün von Horvath. Erstes Bild. Ein Treppenhaus. Links im Hintergrund das offene Haustor, draußen die Straße. Nach rechts leiten Stufen auf den ersten Stock. Es ist Abend. Ödün von Horvath liebte klare Regieanweisungen, hier gesprochen von einer der Hauptfiguren, der mittellose Musiker Klein. Horvath bekannt geworden mit solchen Stücken wie Geschichten aus dem Wiener Wald, Glaube, Liebe, Hoffnung oder dem Roman Jugend ohne Gott. Von diesem Horvath fehlte uns noch was, nämlich sein Stück Niemand von 1924, damals geschrieben. Komplett fertig, nie aufgeführt, dann bei einer Versteigerung aufgetaucht. Man weiß fast nichts über dieses Stück. Horvath selbst erwähnte es nicht, die Forschung kannte es nicht. Jetzt aber war es auf der Bühne. Heute Abend zum ersten Mal überhaupt in Wien im Theater in der Josefstadt. Für uns war Reinhard Karger dabei. Schönen guten Abend. Guten Abend nach Berlin. Zunächst erstmal eine Frage zu diesem Stück selbst, bevor wir zur Inszenierung kommen von Herbert Föttinger, der künstlerische Leiter des Theaters in der Josefstadt. Wie konnte ein Horvath-Stück so lange unentdeckt bleiben? Ja, das ist eigentlich ein bisschen ein Rätsel, denn es gibt schon eine Erwähnung des Stücks in Traugott Krischkes Horvath-Biografie. Da wird der Bruder von Horvath, Lajos Horvath, zitiert, der von einem in expressionistischer Manier geschriebenen Manuskript mit dem Titel Niemand spricht. Bloß wusste niemand, wo dieses Stück nun auffindbar war. Aus unerklärlichen Gründen gelangte dieses Stück dann in den 1990er Jahren in Pforzheim in ein Auktionshaus. Bloß der es ersteigert hatte, wusste den Wert dieses Manuskripts überhaupt nicht einzuschätzen. Und es dürfte vermutlich wohl deshalb untergegangen sein, weil es 1924 vom Berliner Verlag Die Schmiede zwar hergestellt wurde, der dann aber kurze Zeit später in Konkurs ging. Und nun konnte die Wien-Bibliothek in einer erneuten Auktion in Frankfurt dieses Manuskript ersteigern und der Josefstadt wurde sicherlich mit gutem Grund die Uraufführung übertragen, weil sie sich ja auch tatsächlich sehr verdient gemacht hat um Ödün von Horvath. 1945 wurde mit der Aufführung von Der jüngste Tag nach der Nazi-Diktatur zum ersten Mal wieder in Österreich ein großes Horvath-Stück aufgeführt und damit eine Renaissance in Gang gebracht. Im Stück selbst, liest man, sind 25 Personen verzeichnet in diesem Stück. 24. 24, aber ziemlich viele, also 2 Dutzend Personen in diesem Stück. Dann genaue Anweisungen für die Bühne, wir haben es ja gerade gehört, so beginnt ja auch das Stück. Ein Haus und seine Bewohner, darum geht es, unter anderem auch der Musiker Klein, den wir gerade gehört haben, der die Regieanweisung sprach. Was genau erzählt Horvath? Also das Stück spiegelt eigentlich oder weist bereits voraus auf die späteren Stücke von Horvath und auf das Szenario, das er immer wieder entwirft. Niemand spielt nämlich im verarmten Kleinbürgermilieu, Sie haben es schon gesagt, in einem Zinshaus, dessen Besitzer mit dem plakativen Namen Fürchtegott Lehmann keine Gnade walten lässt, falls jemand seine Miete nicht in der Lage ist zu bezahlen. In dem Haus leben Handwerker und Kellnerinnen ebenso wie Huren und Zuhältern. Also es ist eigentlich eine sehr vertraute Personage, auch was die späteren Stücke von Horvath betrifft. Eines ist vielleicht ganz wichtig, dieser Lehmann wird jetzt nicht nur als negative Figur gezeichnet. Lehmann ist nämlich verkrüppelt, kann das Haus selbst nicht verlassen. Also da schwingt sogar aus meiner Sicht etwas von dem Bild des Kapitalisten, das später Horkheimer und Adorno in der Dialektik der Aufklärung zeichnen sollten, der an seine eigenen Ketten gefesselt ist mit. Also man sieht, der ist eigentlich in seinem Zinshaus gefangen und zeigt aber dann durchaus auch mal ein Herz für die armen Schlucker. Also er zahlt ihnen die Zeche, er gewährt einem Mieter eine Nachfrist, falls er ihm eine Melodie vorspielt, um dann doch ein paar Tage länger drinnen wohnen zu können. Ist das der Musiker? Ist das der Musiker Klein? Das ist nicht der Musiker, das ist der Musiker Klein, der dann auch bei der Hochzeit seiner Frau Ursula mitwirkt, eine mittellose Kellnerin. Die beiden sind irgendwie so, zwar jetzt nicht wirklich verliebt, aber sie in irgendeiner Weise aneinander gekettet. Die eine, weil sie mittellos ist, der andere, weil er völlig vereinsamt ist und beide klammern sich gewissermaßen aneinander, bis dann der Bruder von Lehmann auftaucht, in den sich Ursula dann wirklich verliebt. Also kein Sozialdrama mit klaren Schuldzuweisungen von Arm und Reich? Es ist in diesem Sinne keine wirkliche Schuldzuweisung. Das, was die zentrale Rolle spielt, und darauf verweist ja der Titel, ist eigentlich dieses Niemand. Niemand ist stärker, heißt es an einer Stelle. Wer ist niemand dieser erfährt niemand? Gerechtigkeit. Dieser ja. Niemand ist für mich eigentlich eine Chiffre für die Absenz eines Gottes angesichts dieser desaströsen Verhältnisse, die in diesem Haus herrschen. Also, dass niemand sich verantwortlich fühlt. Es gibt niemand, der etwas verändern kann oder will an den Verhältnissen in diesem Haus, kann man das so verstehen? Also es hat schon etwas Fatalistisches an sich, das ganze Drama. Und es ist auch von der Sprache her ganz anders geartet als die späteren Stücke. Ich würde sagen, ein Autor hat sein zentrales Thema gefunden, nämlich die sozialen Verhältnisse der 30er Jahre, die natürlich auch bereits auf den aufkeimenden Nationalsozialismus verweisen. Aber er hat noch nicht die Sprache und auch noch nicht die Form gefunden. Es ist viel expressionistischer angelegt, expressiver angelegt, dieses Werk, ja, als die späteren Stücke, wo Horvath ja diese künstliche, volkstümliche Sprache dann erfunden hat, die es in dem Stück noch nicht gibt. Es ist ja eine Uraufführung und da ist man ja, auch wenn es Jahrzehnte später kommt, nachdem das Stück geschrieben wurde, aber bei Uraufführung sind ja Regisseure und Theater dann doch meist recht respektvoll gegenüber dem Text und gegenüber dem Autor. Also ist es eine historische Reminiszenz an Horvath oder was hat Herbert Föttinger, der Regisseur und Intendant, daraus gemacht? Also Sie haben ja diese Eingangsszene schon gespielt. Er versucht immer wieder Brechtsche Verfremdungseffekte einzufügen, indem er die Schauspieler an die Rampe treten lässt und dann die Regieanweisungen sprechen lässt. Man muss dazu sagen, das Stück besteht aus 25% aus Text von Regieanweisungen, die, wenn man die Namen mitliest, auch so etwas wie eine kleine eingeschriebene Prosa bergen in diesem Stück. Und das rückt sozusagen das Ganze aus dem eigentlichen Geschehen raus, was ich eigentlich schade fand, denn dadurch verliert die Dramaturgie des Stücks ein bisschen. Denn diese Szenen, in denen er diese Verfremdungseffekte einsetzt, sind eigentlich diejenigen, wo es wirklich extrem turbulent zugeht. Da wird geschlagen, da wird geschrien, beschimpft man sich gegeneinander, da wird auch plakativerweise ein Krug zerbrochen. Also viele Dinge spielen da hinein, die eigentlich in dieser Weise so auf der Bühne dann gar nicht zu sehen waren. Reinhard Karger über die Uraufführung, die immerhin aufsehenerregende Uraufführung eines unbekannten Stücks von Ödön von Horvath. Niemand heißt es, in der Regie von Herbert Föttinger am Theater in die Josefstadt in Wien. Vielen Dank.